Meine eigene Erfahrung mit diesem Mechanismus befähigte mich dazu, einen näheren Bezugspunkt zu erreichen und ihn besser als andere zu verstehen. Der Meister erzählte uns, dass seine Einweihung auf unerwartete und plötzliche Weise erfolgte. Der ihn einweihte, F.K., besaß Kennzeichen, die von denen meines Meisters sehr verschieden waren, ein nachdenkliches, ruhiges Wesen, manchmal in sich gekehrt, in seinen Träumen in fernen Welten verloren. F.K. war ein aktiver, eigenwilliger Zauberer, der auf unsichtbarer Ebene, den Astralen, mit dem Degen in der Hand wirkte. Er ordnete dort die elementaren Kräfte, die Elementarwesen, sie wie Schurken behandelnd, wie Wotan selbst es gemacht haben könnte. Mein Meister besaß auch einen eisernen Willen, wie F.K., wie Hitler, wie ihn die Sonnenzauberer der schwarzen Sonne, die Söhne des Lichtes, haben. Mitternacht war vorüber, als F.K. zu dem Hause meines Meisters kam und sich mit lautem Klopfen an die Eingangstüre ankündigte. Er war mit angezogenem Stoßdegen erschienen, mit leuchtenden Augen, die im Trancezustand: »Ich habe den Auftrag erhalten, dich einzuweihen«, sagte er. Meine Einweihung erfolgte auf ganz andere Weise. Der Meister hatte mir mitgeteilt, dass er den Auftrag erhalten hätte, und nannte ein Datum für die Einweihungszeremonie. Er bat mich, einen Degen zu erwerben. Das tat ich, weil der Degen in diesem Kriegerorden ein wesentlicher Bestandteil ist, wie ein Symbol, das Schwert des Ritters des Gral, das Schwert der Erinnerung des Blutes, und auch, weil der Stahl, der feine männliche Stahl, besondere Eigenschaften besitzt, die die günstigen Kräfte in der Welt der reinen Energie auf ätherischer Ebene konzentrieren und die bösartigen Kräfte zerstören. Der Astralstahl, den die Krieger der schwarzen Sonne zücken. Die SS trug auch einen Dolch, einige wenige einen Degen. So kam es, dass ich mich am 5. Februar 1942 im Alter von 25 Jahren an einem umgrenzten Platz einfand, der von Kriegern mit gezogenen Degen umstellt war, mit dem Meister in der Mitte des Kreises stehend, Kula Huilcanota. Er befahl mir, in den Kreis zu treten. Die Krieger hatten ihre Degen auf mich gerichtet. Nun bat der Meister um meinen und weihte ihn mit einigen Zeichen und unhörbaren mantrischen Lauten. Er gab mir den Degen zurück und berührte dabei mein Herz mit der Spitze seines Degens. Dann sprach ich den Eid vor ihm und den unsichtbaren Brahmanen. Nun übergab mir der Meister das erste Sinnbild, den ersten Schlüssel der 7000 Schwingungen. Er hatte mich in einen Zauberer dritten Grades erhoben. Dies alles geschah an einem Donnerstag des Jahres 1942 am Tage Jupiters. Und der Meister sagte zu mir: »Wenn du dich wieder in dieser Zwischenwelt der großen Unentschlossenheit zwischen Leben und Tod befinden solltest, zögere nicht, ergib dich dem Tod wie ein Krieger.« Die Schwingungen stiegen von der Wurzel her auf. Da war ich nun wieder wach, doch ohne aufwachen zu können. Ich verspürte große Schwäche, eine Müdigkeit, die Dunkelheit des Nichts würde mich verschlingen, wenn ich mich nicht wehrte, wenn ich nicht mit voller Kraft dagegen ankämpfte, um nicht in den Abgrund jenes dunklen Traumes zu fallen. Also ließ ich mich fallen, nahm diesen Tod mit einer Entscheidung an, die nicht von meinem Bewusstsein kam, sondern von irgendeinem anderen Zentrum des Seins. Ich fiel in ein schwarzes Grab, in eine schwarze Ewigkeit. Wie konnte ich es wissen? Es war der Tod, das Nichts. Möglich, dass eine Sekunde Zeit, aber auch Äonen der Ewigkeit vergangen waren, bevor ich mich mit schwindelerregender Schnelligkeit fallen sah. Ich fiel und fiel, endlos, bis ich auf hohe Flammen stieß, über welche ich zu kreisen begann. Von da ab ging es aufwärts, ebenso endlos lange. Und eines Tages fand ich mich am helllichten Himmel wieder, der durchsichtig und wunderschön war, und ich trieb in einem hellblauen Licht, wie eingehüllt in Nektar reinen Lichts. Ein trockener, aber sanfter Schlag, und siehe da, ich war wieder wach und befand mich in meinem Bett, mein wiedergewonnener Körper heil und ich selbst erfüllt von einer untröstlichen Trauer, so als ob ich mich nun wirklich in einem Sarg befände, gefangen, mit der Sehnsucht nach einem göttlichen Leben. Der Pilger der großen Sehnsucht. Durch das offene Fenster erschien ein leuchtender Fanal über die verschneiten Gipfel der Anden. Einhüllende, samtene, blaugrüne Wellen, feucht wie Tränen des Lichtes, erreichten mich vom Morgenstern aus. Luzifer, Luzibel, O Jehue, der Stern meiner Einweihung. Das Gestirn von El Ella, Eingangstür unserer Führer, durch welche wir eines Tages wiederkehren müssen. Gestorben und auferstanden, nun war ich auch ein Arier. Ich hatte mir das Recht verdient, es zu sein.